Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 2. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Brasilien. Lasst uns fortfahren. Schau mal, dieser erstaunlich weise Kerl hat sich geweigert, als kluger Experte zu kommen. Das Evangelium ist so einfach, dass es ein Kind predigen kann. Ich glaube, der Grund, warum viele Christen das Evangelium nicht weitergeben, ist, dass sie es zu etwas Kompliziertem gemacht haben. Wenn Jesus das Evangelium ist, was ist dann an Jesus so kompliziert? Kürzlich saß ich mit einer Frau aus einem anderen Land in ihrem Haus. Ich musste ein paar geschäftliche Dinge mit ihr erledigen. Es war also ein berufliches Treffen. Wir redeten über alles Mögliche. Dann sagte sie zu mir: Herr Hirtler, ich habe Sie gegoogelt. Ich versuche, Sie zu entschlüsseln. Zu welcher Gemeinde gehören Sie? Ich sagte ihr, dass ich zu Jesus gehöre. Dann fragte ich sie: Welche Gemeinde ist für Sie gestorben? Welche Gemeinde kann Sie retten? Ich sagte zu ihr: Das ist ganz einfach. Ich habe gesündigt. Der einzige Weg, wie ich Vergebung der Sünden bekommen kann, ist, wenn jemand dafür bezahlt, und Jesus hat bezahlt. Wenn ich das glaube, bin ich jetzt durch Jesus Christus mit Gott verbunden. Du hättest ihre Augen sehen sollen. Wir müssen zur Einfachheit von Jesus ist das Evangelium zurückkehren. Wir müssen die Menschen nicht mit etwas anderem beeindrucken. Schau, was Paulus in Vers 2 weiter sagt. Denn während ich bei euch war, war ich entschlossen, nur von einem Thema verzehrt zu werden: Jesus, dem gekreuzigten Messias. Am ersten Tag des Jahres 2023 wachte ich auf und ich hatte dieses überwältigende Gefühl in meinem Geist, dass der Herr zu mir sprechen wollte. Also verbrachte ich Zeit mit ihm. Ich fühlte dieses unglaublich tiefe Drängen, mich mehr auf Jesus zu konzentrieren, mehr als jemals zuvor in meinem Leben. Und ich sagte einfach zum Herrn: Alles, was mich ablenkt, was meine Aufmerksamkeit von dir ablenkt, will ich in meinem Leben loswerden. Schau dir die Aussage an, die Paulus macht. Er war fest entschlossen, sich von Jesus, dem gekreuzigten Messias, verzehren zu lassen. Es ist so leicht, sich von der Doktrin verzehren zu lassen. Es ist so einfach, von der Gemeinde verzehrt zu werden. Es ist so leicht, von Programmen und Liturgie verzehrt zu werden. Es ist so leicht, sich von einer Million Dinge von Jesus wegziehen zu lassen. Paulus war entschlossen, von Jesus, dem gekreuzigten Messias, verzehrt zu werden. Ich habe ja eine Frage. Ist dein Herz entschlossen, sich von Jesus Christus, dem gekreuzigten Messias, vereinnahmen, verzehren zu lassen? Wenn ich sehe, womit sich Christen beschäftigen, macht mich das ein wenig nervös. Wenn die Bibel über das Kommen des Herrn spricht, redet sie an mehreren Stellen davon, dass wir uns davor hüten sollen, uns von anderen Dingen ablenken und verzehren zu lassen. Paulus hat das verstanden. Er sagte: Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist erbaulich. Christen haben so viele Gesetze und Regeln für das christliche Leben aufgestellt. Als guter Christ darfst du das nicht tun, als guter Christ darfst du jenes nicht. Weißt du was? Wenn du entschlossen bist, von Jesus verzehrt zu werden, brauchst du kein einziges Gesetz mehr. Denke darüber nach. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du als Christ dieses oder jenes tun sollst, dann geh doch einfach und verbringe eine Stunde in leidenschaftlicher Intimität mit Jesus. Wir versuchen, einem weiteren Gesetz hinterherzujagen. Kann ich das tun? Anstatt Zeit mit Jesus zu verbringen. Der Grund, warum Paulus ein so kraftvoller Apostel war, liegt darin, dass er von der Person Jesus Christus verzehrt, eingenommen war. 1997 gab mir der Herr diese prophetische Vision oder eine Offenbarung, was auch immer es war. Er zeigte mir, dass Jesus als Mittelpunkt aus der Gemeinde entfernt worden ist, und ich fühlte solch einen Schmerz in meinem Herzen. Ich erinnere mich, dass ich weinte und sagte: Herr, schenkst du mir die Gnade, Jesus wieder in den Mittelpunkt der Gemeinde zurückzubringen? Ich träume von Christen, die sich nur von einem Thema beherrschen lassen, und das ist Jesus, der gekreuzigte Messias. Und weißt du was? Wenn du dich von Jesus verzehren lässt, wirst du alles im Leben genießen und brauchst doch nichts, um glücklich zu sein. Lasst uns entschlossen sein, ein Herz zu haben, das auf Jesus fokussiert ist. Bis morgen, Leute!